Fünf Freunde und das geheimnisvolle Licht. Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Hen und George und Timmy der Hund. Wir sind die besten Freunde, yeah. Wir halten dicht und zusammen, was immer auch kommt. Wenn es spannend wird, dann sind wir dabei. Julian, Dick, Ann und George und Tim wie der Hund, ja. Yeah. Uns locken Abenteuer und wir durchforschen alte Gemäuer, Burg und Höhle und manchen unterirdischen Gang. Kein Geheimnis gibt's auf der Welt, die uns fünf Freunden so gefällt. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaub mir, nur. Okay, kennt ihr den? Wie nennt man ein helles Mammut? Ein helles Mammut? Ist das nicht auch Mammut? Keine Ahnung, Mr. Mallory. Wie nennt man ein helles Mammut? Helmut! Helmut? Ich lach mich kringelig. Wo haben Sie bloß all diese Witze her? Ach, von hier und da. Ich bin viel unterwegs und unterhalte mich gerne mit den Leuten. Und es gibt fast kein besseres Thema, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, als Witze. Also, abgesehen vom Wetter. Und was sagen Ihre Frau und Ihre Kinder, wenn Sie dauernd unterwegs sind? Oh, ich bin nicht mehr verheiratet. Und Kinder habe ich auch nicht, leider. Meine erste Frau hat mich schon nach ein paar Wochen wieder verlassen. Meine zweite hat sich nach Australien abgesetzt und meine dritte ist mit einem Versicherungshaini durchgebrannt. Oh je. Ja, mit meiner vierten hätte es etwas werden können. So oft waren Sie verheiratet? Aber ja, da. Aha, und was sind Sie vom Beruf? Gelernt habe ich Klempner. Aber gearbeitet habe ich schon als Tellerwäscher, Parkplatzwächter, Tierpfleger. Einmal habe ich sogar auf einem U-Boot gejobbt. Das war natürlich außer Betrieb und lag in einem Museumshafen. Ich saß an der Kasse und habe den Leuten die Tickets verkauft. Die Fahrkarten bitte. Hier, bitteschön. Was steht denn? Hier, bitte. Bitte sehr. Danke. Ihr wollt nach Kirin? Ja, genau. Mhm. Wir treffen da unsere Cousine. Ja, dann macht euch langsam mal fertig. Wir sind bald da. Machen wir. Danke sehr. Ach, wir freuen uns schon. Und Sie, mein Herr, wo ist Ihre Fahrkarte? Ich habe keine. Sie fahren ohne Fahrkarte mit dem Zug? Als ich einstieg, hatte ich noch eine. Und, wo ist sie hin? Ein Lama hat sie gefressen. Ein Lama? Als ich zur Toilette ging, stand es plötzlich vor mir und starrte mich so komisch an. Ich dachte schon, gleich spuckt es mir ins Gesicht. Stattdessen zupft es mir die Fahrkarte aus der Hemdtasche und frisst sie auf. Tja. Aber was, wie kommt denn ein Lama? Ach was, ich mach nur Spaß. Wie bitte? Hier bitte, meine Fahrkarte. Also, ich muss schon sagen, fast hätte ich Ihnen geglaubt. Also dann, wir erreichen Kirin in 5 Minuten. Besonders glücklich sah der nicht aus. Nee. Sagen Sie, haben Sie keine Angst, dass Sie sich mit Ihren Scherzen mal Ärger einhandeln? Ach, und wenn schon. Meine Devise lautet, das Leben ist traurig genug. Da kann ein bisschen Humor nicht schaden. Und ich liebe nun mal Witze. Witze und Bäume. Bäume? Ich bin besessen von Bäumen. Auch deshalb reise ich so gerne. Weil ich immer auf der Suche nach besonderen Bäumen bin, die ich fotografieren kann. In Kirin gibt es einen, den müssen Sie sich unbedingt ansehen. Oh. Der ist ganz alt und knorrig und seine Äste sind ineinander verschlungen. Und bei Sonnenuntergang und von Weitem sieht er aus wie ein buckliger Troll. Total gruselig. Oh, das klingt interessant. Wo steht denn dieser Baum? Am Strand, nur ein paar Minuten vom Ort entfernt. Was ist denn, Julian? Wieso störst du mich dauernd an? Hat bestimmt mit dem Baum zu tun, was? Nein, ich wollte bloß... Er wollte dir bloß sagen, dass wir gleich da sind. Genau. Wir sollten unser Gepäck bereit machen, okay? Ja, ja. So, auf geht's, Leute. Warte. Hier, die Tasche. Jawohl. Mr. Mallory sah die drei neugierig an, bohrte aber nicht weiter nach. In Kirin stieg er mit den Kindern aus, verabschiedete sich und ging seiner Wege. Während die drei Geschwister auf George warteten, stellte Julian seine Schwester zur Rede. Bist du verrückt? Wieso erzählst du Mr. Mallory von dem Baum? Ach, deshalb hast du mich dauernd angestoßen. Du weißt doch ganz genau, dass der Baum in der Nähe des Geheimgangs steht. In der Nähe heißt nicht direkt daneben. Uns ist der Baum ja auch erst beim letzten Besuch aufgefallen. Und wenn Mr. Mallory den Baum sucht und dabei den Eingang zum Geheimgang entdeckt? Der ist doch durch Gestrüpp geschützt. Den sieht man von außen gar nicht. Und wenn er den Eingang trotzdem findet? Aus Versehen! Julian hat recht. Du hättest den Baum nicht erwähnen sollen. Sag ich doch. Habe ich aber nun mal. Es tut mir ja auch leid, aber es lässt sich nicht mehr ändern. Das ist Timmy. Hey, kein Wort zu George. Die flippt aus, wenn sie davon erfährt. Immerhin führt der Geheimgang direkt auf ihre Insel. Wie sollen George belügen? Wir erzählen es ihr noch nicht. Und solange sie nicht fragt... Hey! Hallo, Timmy. Oh, du bist ja ganz aufgeregt. Hast uns wohl vermisst, was? Wartet ihr schon lange? Aber nein, wir sind gerade angekommen. Hallo, George. Schön, dass ihr da seid. Habt ihr Hunger? Oh, also ich schon. Na, dann kommt mal mit. Mutter hat Schokoladenkuchen gebacken. Oh, super. Wow, mir knurrt schon der Magen. Was ist denn, Anne? Freust du dich nicht, hier zu sein? Doch, klar. Du siehst aus, als wäre dir eine Laus über die Leber gelaufen. Ach, Anne ist bloß ein bisschen müde. Genau, von der Zugfahrt. Na, dann ist Schokoladenkuchen ja genau das Richtige. Der macht dich im Nu wieder munter. Ja, dann los. Endlich wieder Ferien, ne? Das können eigentlich nicht immer Ferien sein. Das wäre wirklich klasse. Ja.